da weint, wir graben in dem Weinberg nicht. Und wissen nicht, wer die Trauben von den Reben bricht. Wir selber rühren keine Hand, wie im Schlaraffenland. Es gibt noch das Schlaraffenland, wo man gewaltig kracht und wo man nichts verpasst, wonach der Mensch im Überfluss noch gierig hat. Die Linke füllt die rechte Hand, wie im Schlaraffenland. Wer Zeit sich lässt und nützt die Zeit, der stellt die alte Ordnung her. Was ändert der, was ändert der? Der sagt, dass jetzt der Zeitenwende wär. Ihm sind nur noch nicht bekannt die Regeln vom Schlaraffenland, die Regeln vom Schlaraffenland. Die kleine Störung wandelt nicht, sie schwingt sich aus und wieder steht es still, das Rad der Zeit, die unten quetscht es breit. Und über allem thront die alte Herrlichkeit, so überdauert allen Weltenbrand. Das ewige Schlaraffenland.